Der Wiener Ulrich Seidel sollte Priester werden, aber er entschied sich, Filme zu machen. Dokumentarische Filme, die sichten, was von Menschen versteckt wird, die sezieren wollen, was unter der Oberfläche brodelt. Jetzt kommt der erste Teil einer Trilogie von Ulrich Seidel ins Kino. Unsere Filmkritikerin Anke Lewecke hat sich diese 2 Stunden Paradiesliebe schon angesehen. Ist das auch wieder äußerst schwer verdaulich? Na, man kann ja schon sagen, dass die Filme von Ulrich Seidel filmische Zumutungen im positiven Sinne sind, weil er mit seiner Kamera ja dorthin geht, wo eigentlich andere Leute am liebsten wegschauen. Und das ist in diesem Fall Sextourismus in Kenia. Und es gibt eigentlich am Anfang schon ein sehr präzises Bildtableau, was die Verhältnisse ganz schön markiert. Und zwar sehen wir diese tolle Anlage und in einer Reihe sind die ganzen weißen Touristen, liegen sie da auf ihren Liegestühlen. Und dann gibt es da ein Seil und hinter dem Seil stehen die ganzen Kenianer und sie verkaufen ihren Schmuck, sie verkaufen irgendwelchen gebartigten Tücher und wenn es drauf ankommt, verkaufen sie natürlich auch ihre Körper, also sich selbst. Und Uli Seidel zeigt jetzt, was passiert, wenn man diese Grenze, also das Seil, übertritt. Und es geht eben um diesen Sextourismus und was er einfach zeigt, dass man es hier mit einer Ökonomisierung im doppelten Sinne zu tun bekommt. Natürlich werden die Männer von Ausgebeuteten zu Ausbeutern, weil sie eben Theresa, das ist eine Heldin, eben ausbeuten. Sie sucht Zärtlichkeit und Liebe, aber die wollen nur ihr Geld. Aber gleichzeitig zeigen sie natürlich auch, wie Theresa die wirtschaftliche Not dieser Männer ausbeutet. Und das macht Uli Seidel wie immer schonungslos. Und die Menschen liegen ganz nackt und entblößt da. Und das auch ganz explizit. Kollegen von Ihnen monieren das Bild dieser kenianischen Männer, die sich feilbieten, sei ziemlich stereotyp. Naja, einmal ist es ja die Perspektive der Frauen, die dieser Film einnimmt, also von Therese. Und Therese ist eine Wienerin, ein bisschen korpulent und sie kriegt eben mit, zu Hause in Österreich wird sie nicht mehr als Objekte der Begierde wahrgenommen. Sie sehnt sich gleichzeitig nach Zärtlichkeit. Deshalb fährt sie auch nach Kenia und sie ist von den anderen Touristinnen auch erstmal ein bisschen abgeschreckt, weil die einfach nur die Sugarmamas sind, also das Geld springen lassen, was sie ja gar nicht möchte. Also sie geht eigentlich, sie ist wie bei Uli Seidel eigentlich immer eine Gefühlssucherin. Das ist das, was sie macht. Und ich meine, dieser Mann kommt vom Dokumentarfilm und die Männer sind wirkliche sexuelle, also prostituierte Männer. Und die wissen, was sie da spielen. Und deshalb finde ich diesen Film auch so interessant. Wenn man die nackten Körper der Männer sieht, erzählen die natürlich auch diese Geschichte. Genauso wie die Schauspielerin Margarete Thiesel eben sich sehr lange auf diese Rolle vorbereitet hat. Und wenn man sie dann sieht und ihre nackten Körper ist sie eben auch entblößt. Und deshalb finde ich diesen Film so spannend. Der ist nie voyeuristisch, sondern eigentlich ist Uli Seidel immer mit seiner Kamera auf Augenhöhe seiner beiden Protagonisten. Und da wird nicht eine Perspektive bevorteiligt, sondern man bekommt sehr viel mit, auch von den Männern, weil man eben mit in diese Hütten geht. Das ist an realen Schauplätzen gedreht, weil die Therese auch einmal mit in eine Schule genommen wird und einfach auch einen Eindruck von dem Land bekommt. Vor 2 Jahren spielte Sean Penn einen alten Rockstar, der sein ungeschminktes Leben finden musste. Um einen jungen Rockstar geht es in dem amerikanischen Film For Allen, gedreht von der Koreanerin Soo-Jung Kim. Was macht der mit seinem Leben? Was der mit seinem Leben macht, das fragt er sich, glaube ich, gerade auch selbst. Also er hat eigentlich Erfolg, aber dann die Scheidung kommt und er soll seine Tochter nie wiedersehen. Und er macht sich auf, die Tochter ist 6 Jahre alt, heißt eben Ellen. Und das Ganze ist erstmal so ein Roadmovie. Er fährt dahin, mietet sich ein Hotel. Man sieht ihn immer wieder im Auto sitzen. Das ist so eine Schneelandschaft. Und diese weiße Landschaft wird so zu einer Projektionsfläche für eine Vergangenheit, die eigentlich nie stattgefunden hat. Weil er muss feststellen, er hat seine Tochter ja eigentlich nie kennengelernt. Also es gibt gar keine Beziehung. Und das ist ja das Schöne an so amerikanischen Independent-Filmen, dass sie ja immer wieder von dysfunktionalen Familien erzählen und sich diesem Thema auch stellen. Also dieser Film erzählt eine Familiengeschichte, die ihren ganz eigenen Weg gehen. Und es gibt tatsächlich dann auch eine Annäherung zwischen Vater und Tochter, aber die ganz anders ausfällt. Da stehen sich eben 2 Fremde gegenüber, aber die verbringen wenigstens doch für einen schönen Kinomoment eine gute Zeit miteinander. Und wird das Ganze auch dysfunktional erzählt? Das Ganze wird auch dysfunktional erzählt. Es ist eben nicht ein Film, der einer Handlung folgt, sondern eben mehr diesen Stimmungsbildern, Bildern. Es gibt so einen Grundton der Melancholie. Ich hatte ja schon von der Winterlandschaft erzählt. Und dann gibt es aber einen ganz tollen Moment. Also dieser Rockstar ist natürlich auch ziemlich narzisstisch. Und dann betrinkt er sich einmal in eine Kneipe und dann fängt er an zu tanzen. Und dann werden auf einmal sein Narzissmus und seine Verlorenheit eins. Und so ist der Film die ganze Zeit. Er findet immer wieder Bilder für die ganz unterschiedlichen Stimmungen seiner Helden. Zwei Empfehlungen, Filme der Woche in Fazit, Anke Lewicke über Vor Allen von So Jung Kim und Paradiesliebe von Ulrich Seidel.